Kundgabe 5534. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.11.1952. Teilnahme am Erlösungswerk Christi. Nachfolge Jesu. Die Teilnahme am Erlösungswerk Christi solltet ihr Menschen euch alle angelegen sein lassen. Denn unzählige Seelen sind gefesselt, denen ihr helfen könnet zur Befreiung. Ihr alle könntet euch beteiligen an dem Erlösungswerk Christi. Ihr alle könntet mithelfen, das Gebundene zu erlösen, denn es ist dies in so vieler Art möglich. Das Wichtigste aber ist, dass ihr selbst erst daran glaubet, dass Jesus Christus der göttliche Erlöser ist, der euer aller Sünden auf sich nahm, um euch Befreiung zu bringen. Und diesen Glauben müsstet ihr nun auch zu übertragen suchen auf eure Mitmenschen, auf alle Seelen, die ungläubig sind und darum gefesselt bleiben und in der Gewalt des Satans. Jeder, der an ihn als Erlöser glaubt, der rufet ihn auch an. Und seine Erlösung ist gesichert. Ohne Glauben an ihn aber findet die Seele keinen Ausweg. Sie findet keinen Retter, der ihr Befreiung bringt. Jeder Mensch nun, der selbst gläubig ist, weiß auch um die Bedeutung des Erlösungswerkes. Und er soll sein Wissen auch den Ungläubigen vermitteln. Es wird ihm ein Erfolg gesichert sein, so er selbst den göttlichen Heiland vertritt durch die Nachfolge Jesu. Das heißt, so er sich bemüht, das Leben Jesu nachzuleben. So er selbst die Liebegebote beachtet, die in der Lehre Jesu von ihm selbst den Menschen gegeben wurden. So er selbst in der Liebe lebt, erweiset er sich als ein rechter Nachfolger Jesu und als ein Vertreter seiner Lehre. Er erweiset sich als selbst erlöst durch Jesu Liebe und Gnade. Und er kann nun auch mit Überzeugung eintreten für das Erlösungswerk Christi. Er kann seine Mitmenschen auf die durch Jesu Kreuzestod erworbenen Gnaden hinweisen und also dazu verhelfen, dass auch diese sich jener Gnaden bedienen und frei werden können aus ihrem gefesselten Zustand, aus einem Zustand ohne Licht und Kraft und daher einem Zustand der Unseligkeit. Ihr Menschen könntet unsagbar viel beitragen zur Erlösung der Seelen. Denn auch den Seelen der Abgeschiedenen könntet ihr in Liebe das Evangelium vortragen. Ihr könntet auch ihnen den Weg zeigen, den sie gehen müssen, um aus ihrem unglückseligen Zustand herauszukommen. Ihr könntet auch sie auf den göttlichen Erlöser Jesus Christus hinweisen und in ihnen den Willen und das Verlangen erwecken, von ihm angenommen zu werden, ihm ihre Sünden zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten. Jeder, der gläubig ist, will seinen Glauben übertragen auf den Ungläubigen. Und ob es ihm auch nicht immer gelingt, so wird er doch viele Erfolge aufweisen können. Und seine Arbeit für das geistige Reich wird nicht vergeblich sein. Denn er wird immer Unterstützung finden von Seiten der Lichtwesen, denen gleichfalls die Erlösung des Gebundenen obliegt und die in ihrer Liebe nicht müde werden, Jesus Christus die Wesen zuzuführen, auf dass sie Erlösung finden von ihrer Qual. Amen.